bist so komisch anzusehen und dabei hältst du dich für schön, wenn auch dein Spiegelbild bei Licht nicht immer deinem Wunsch entspricht. Wo blieb, was reizvoll an dir war? Wo ist dein schönes, volles Haar? Drei Strähnen nennst du heut Frisur. Wo ist die sportliche Figur? Wie war dein Mund markant und kühn? Heut seh ich nur ein Doppelkinn. Tagsüber sitzt du im Büro, da bist du witzig, frisch und froh. Doch kommst am Abend du nach Haus, ziehst du dir gleich die Schuhe aus und sagst, wenn du die Zeitung liest, dass du entsetzlich müde bist und du, nur du warst doch einmal mein Ideal, mein Ideal. Wenn du am Sonntag Tennis spielst und danach jungen Mädchen schielst und dich so kräftig dehnst und dreckst und ängstlich deinen Bauch versteckst, denk ich voll Sorge schon daran, wie du nach Hause kommst und dann mit einem Schal den Hals umhüllst, weil du dich doch so leicht verkühlst. Dann sitzt du rum im Morgenrock, nimmst Medizin und gehst am Stock. Doch nachts im Club bist du ein Held, da gibst du an, prahlst mit dem Geld, um dann zu Haus die Stirn zu ziehen bei 20 Pfennig Suppengrün. Durch solche Szenen machst du dich selbst vor den Kindern lächerlich. Und du, nur du warst doch einmal mein Ideal, mein Ideal. Ich wünsch mir oft die Zeit zurück, die vielen Stunden voller Glück, als noch dein Kuss so wunderbar elektrisch aufgeladen war. Fühlst du denn nicht, was du entbehrst, wenn du nur nicht so eitel wärst? Wir sind oft beide ganz allein, so darf das doch nicht immer sein. Und heute endlich sag ich dir, es liegt bestimmt nicht nur an mir. Denn käme ein anderer auf mich zu, mein Typ, so wie vor Jahren du, und wollt mit mir durchs Leben gehen, ich glaub, ich würd ihn gar nicht sehen. Was alles auch geschehen ist, ich liebe dich so, wie du bist. Du bist und bleibst in jedem Fall mein Ideal, mein Ideal. Na bitte, es geht doch. Ich meine, sie liest uns ganz schön die Leviten, uns Männern, aber ich muss auch sagen, dass allein durch ihre Stimme der ganze Zorn verfliegt. Bei Charles Aznavour klingt das ja durch die männliche Stimme schon vorwurfsvoll an sich, aber bei ihr ist schon die verzeihende Güte im ersten Wort zu hören. Und am Schluss macht sie ja auch ein Friedensangebot allererster Sahne. Also Leute, ich kann nur sagen, egal was es sind immer beide schuld und nie einer ganz alleine. Oder in ganz, ganz, ganz seltenen Fällen. Macht das Beste draus aus allem, dann klappt das auch mit eurer Liebe. Ja, jetzt Musik! I feel so bad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Bo, bo, bo, saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine. Looking forward to happier times on Blue Bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou. Where you sleep all day and the catfish play on Blue Bayou. see my baby again and to be with some of my friends. Maybe I'd be happy then on Blue Bayou. I'm going back someday, gonna stay on Blue Bayou, where the folks are fine and the world is mine on Blue Bayou. Oh, that girl of mine by my side, the silver moon and the evening tide. Oh, some sweet day gonna take away this curtain. I'll never be blue, my dreams come true on Blue Bayou. Sie könnten möglicherweise auf den Gedanken kommen, ich hätte einen Narren an diesem Menschen gefressen. Und zwar Roy Orbison. Aber der hat auch schöne Lieder gemacht. Ja, und Blue Bayou ist ein ganz besonders schönes Lied. Es ist voller Sehnsucht, voller Wehmut, zurück in eine andere Zeit, in eine ganz andere Gegend und natürlich zu seiner Liebe. In der gerade gehörten Version aus dem Jahr 1961 wurde der Song ein Nummer 1 Hit in der irischen und in den australischen Charts und erreichte Platz 29 in den Billboard Hot 100. In den britischen Charts erreichte die Single Platz 3. Es gibt eine riesen Latte von englischsprachigen Coverversionen. Ich glaube, die bekannteste stammt aus dem Jahr 1977 von Linda Ronstadt. Und unter anderem sind da noch Engelbert Humperdinck, Tony Christie, Lynn Anderson, Martina McBride, Nora Jones, Christa Berg und was weiß ich sonst noch alles. Und auf Deutsch gibt's den Song auch, na klar, Sie haben es geahnt. Die erste Version auf Deutsch wurde bereits 1963 aufgenommen von Danny Marino. Und das hören wir jetzt. Die schönen Tage sind schon längst dahin. Und mein Leben ist ohne Sinn, denn ich träume, wo ich auch bin, von Blue Bayou. Blue Bayou. Frühlingsnächte ohne dich sind so kalt und leer für mich, denn ich denke nur an dich in Blue Bayou. Blue Bayou. Ich will dich wiedersehen, wiedersehen in Blue Bayou. Könnte ich doch fort von hier zurück zu dir nach Blue Bayou. Ich will glücklich sein, mit dir glücklich sein, dann ist alles wieder gut. Wenn ich bei dir bin, immer bei dir bin in Blue Bayou. Ich mach mir Sorgen um unser Glück. Deine Liebe ist mein Geschick. Bitte glaub mir, ich komm zurück nach Blue Bayou. Ich will dich wiedersehen, oh wiedersehen im Blue Bayou. Ich will fort von hier, zurück zu dir nach Blue Bayou. Ich will glücklich sein. Wenn ich bei dir bin, immer bei dir bin, im Blue Bayou. Oh, ich will fort von hier, zurück zu dir nach Blue Bayou. Oh, ich will fort von hier, zurück zu dir nach Blue Bayou. Ich will fort von hier, zurück zu dir. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein. Ich habe von diesem Sänger noch nie etwas gehört. Das ist das erste Mal, dass ich seinen Namen sogar gelesen habe. Danny Marino. Der wurde 1936 als Salvatore Mezzasalma in Tunis geboren und starb im September 2003 in Hamburg. Er war also ein tunesisch-italienischer Sänger, der vorwiegend in Deutschland mit Chansons und Schlager unterwegs war. Sein erstes festes Engagement als Sänger und Entertainer bekam Danny Marino in der renommierten Tanzbar Tarantella im Hamburger Hotel Esplanade. Das heißt heute Casino Esplanade. Und in den Sommermonaten trat er außerdem auf Kreuzfahrtschiffen auf. 1957 wird man dann bei Heliodor, einem Tochterunternehmen der Polydor, auf den Sänger aufmerksam und es erschienen 5 Singles mit Coverversionen internationaler Hits von Brooke Benton, Tony Dallara oder Domenico Modugno. Ab 1959 war Danny Marino beim Plattenlabel Metronom unter Vertrag, wo er unter anderem auch das Chanson Mackie Messer aufnahm. 1962 gründete Marino gemeinsam mit seinem Bruder Fabio und dessen Frau das Lokal Dennis Penn in Hamburg-Eimsbüttel. 1966 zog es ihn dann in das Konturhaus Lederschüler in Hamburg. Dieser Club entwickelte sich zu einem überregional bedeutenden Anziehungspunkt der deutschen Liedermacher- und Folkszene. Dort feierten unter anderem Reinhard May, Hannes Waser, Insterburg und Co., Otto Walkes und Mike Krüger ihre ersten Erfolge. Als der Erfolg seiner Lokale deutlich nachließ, wurden diese in den 1970er Jahren nach und nach geschlossen. Mitte der 1999er Jahre zog Marino nach Marokko, wo er in Agadir eine Werbeagentur leitete. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Unverkennbar Willie Nelson und sein Song On the Road Again. Willie U. Nelson wurde am 29. April 1933 in Texas geboren und ist Country-Sänger, Gitarrist und Songwriter. Dieter Haubrich hat zu seinem Geburtstag am 29. April eine 4-stündige Sendung über diesen Künstler zusammengestellt, die an Christi Himmelfahrt noch einmal wiederholt worden ist. Willie Nelson hatte 22 Nummer 1 Singles und 14 Nummer 1 Alben in den Billboard Country Charts. Zu seinen bekanntesten Songs zählen Blue Eyes, Crying in the Rain, On the Road Again und Always on My Mind sowie Crazy in der Interpretation von Patsy Cline. Der Song an sich, also On the Road Again, ist ein Country-Song, den Willie Nelson 1979 für den Film Honeysuckle Rose geschrieben hat. Während der Film in Vergessenheit geriet, wurde der Song nicht nur zu einem seiner größten Erfolge, sondern auch zu einem Crossover-Hit im Country- und Pop-Bereich. Es erreichte nicht nur Platz 1 der Billboard Country Charts, sondern auch Rang 20 in den Popcharts. Außerdem belegte es den Platz 7 in der Billboard Adult Contemporary Charts. Er gewann 1981 einen Grammy Award in der Kategorie Bester Country Song. Das Lied wurde zahlreich gecovert, unter anderem von der deutschen Band Western Union mit dem Titel Auf der Autobahn. Wir sind wieder auf der Autobahn. Der weiße Mittelstreifen glänzt im fahlen Licht. Der Regen nimmt uns fast die letzte Sicht. Auf der Autobahn. Unser Audi ist schon vorgefahren. Soundman David hat sich Tee zu Hause gebraut. Und Frankie träumt von seiner neuen Braut. Auf der Autobahn. Im Rekorder liegt das neue Band von Willy. Jeder fährt drauf ab, nur hinten auf der letzten Bank ist Stille. Da pennt John Boy auf der Autobahn. Übt der Jürgen bis zum hellen Wahn. Das Solo, das er spielt, es geht ganz tierisch los. Ein jeder fragt, wie macht der Typ das bloß? Hier ist Jürgen. Das war sie nun, die deutsche Coverversion von Willie Nelsons On the Road Again. Sie wurde vorgetragen von der deutschen Band Western Union, die eine Schlager- und Country-Pop-Band aus Berlin und Brandenburg ist bzw. war. Sie wurde 1966 als Hobbyband in Berlin-Mariendorf gegründet. 1967 kam Larry Schuber dazu und übernahm die Leitung der Gruppe. Ihre Vorbilder waren die Stars der amerikanischen Country-Musik wie Buck Owens, Merle Haggard, Willie Nelson oder Johnny Cash. In den 1970er Jahren hatte die Band wöchentliche Auftritte in der Berliner Eierschale und auch in anderen Berliner Musikclubs spielten sie bis 2004. Sie waren in der Zeit auch unter anderem die Begleitband von Gunter Gabriel. 1992 wechselte Schuber die komplette Bandbesetzung aus. Am 23. Oktober 2010 löste sich Western Union auf. Allerdings seit Januar 2012 gibt es Larry Schuber und Western Union in neuer Besetzung wieder. Der gehörte Song Auf der Autobahn wurde 1983 auf Hansa Records veröffentlicht. Musik. Je suis allé aux fraises, je suis revenu de Pontoise, j'ai filé à l'anglaise avec une tonkinoise. Si j'ai roulé ma bosse, je connais l'univers, j'ai même roulé carrosse et j'ai roulé les airs. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Tourcoing. Quoi, quoi. Oh, je vous en prie. Hein. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas des vacances au Kremlin. Bicêtre. J'ai fait toutes les bêtises qu'on peut imaginer. J'en ai fait à ma guise et aussi à Cambrai. Je connais toutes les mers, la mer Rouge, la mer Noire, la mer Méditerranée, la mer de Charles Trenet. Et je dis non, non, non, non, non. Oui, je dis non, non, non, non, non, non, non, non, non. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Tout ça ne vaut pas le doux soleil de Robert. Quoi, quoi. Vous êtes ridicule. Tout ça ne vaut pas une croisière sur la Meuse. Tout ça ne vaut pas faire du sport au Kremlin. Biceps. Ich bin mir sicher, dass Sie eine Ahnung haben von diesem Lied und dass Sie es irgendwoher kennen. Wenn ich Ihnen den französischen Titel auf Deutsch übersetzen würde, kämen Sie sofort darauf. Das Lied wurde 1961 von Pierre Perrin, der war damals Taxifahrer in Paris, komponiert. Es war ein großer Erfolg und wurde von vielen Interpreten übernommen. Die berühmteste Version war allerdings die aus dem Jahr 1962, aufgenommen von Bourvil, einem französischen Komiker und Filmschauspieler. Ich habe ihn selbst auf der Leinwand noch gesehen und ich muss sagen, ja, ich habe sehr viel über diesen Menschen lachen müssen. Der französische Titel ist Un clair de lune au Maubeuge und es ist auch das Lied aus dem gleichnamigen Film. Übersetzt lautet der französische Titel Der Mondschein von Maubeuge. Ja, und da kommen Sie automatisch auf einen anderen Mondschein, nämlich vom Mond in Wanne-Eickel. Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne-Eickel. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Wanne-Eickel ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii. Von Rio bis Portzeit, ich war zu Gast im Zelt beim Ölscheich von Kuwait. Ich kenn die Côte d'Azur, die Rosen von Athen, Mallorca, wo am Kai Germanenschlange stehen. Und jeder staunt ganz ungemein, doch ich sag nein, nein, nein, nein, nein, ich sage nein. Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne-Eickel. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Wanne-Eickel ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii. Musik. Ole Schmidt, die schwärmte jedes Jahr, wenn sie aus Spanien kam, wie schön der Mondschein war. Denn sie hat nachts am Strand bei Vollmond noch entdeckt, dass jeder Kuss direkt nach Tarragona schmeckt. Und jeder staunt ganz ungemein. Doch ich sag nein, nein, nein, nein, nein, ich sage nein. Nichts ist so schön wie der Mond von Wanne Eickel. Die ganze Luft ist erfüllt von ewigem Mai. Und jede Nacht am Kanal von Wanne Eickel ist voller Duft wie die Nächte von Hawaii. Das waren sie noch einmal, Friedel Hensch und die Zypris mit dem Lied aus dem Jahr 1962. Der französische Text und der deutsche Text ähneln sich sehr, sehr stark. Am Ende geht es darum, dass man alles Mögliche gemacht hat oder überall schon gewesen ist, aber es wird alles übertroffen von dem Mondschein einer bestimmten Stadt. In Frankreich ist es Maubeuge, in Deutschland ist es Wanne Eickel und beide Städte haben wohl etwas gemeinsam, sie sind nicht sehr bedeutend. Ich möchte in keinem Fall den Einwohnern beider Städte zu nahe treten, aber was ist schon Maubeuge gegen Paris und was ist Wanne Eickel gegen Köln oder, na, sagen wir Berlin? Und das sind doch die Städte, über die Lieder gesungen werden und nicht Wanne Eickel oder Maubeuge, so ist das gemeint. Ach ja, und fast ist es mir durchgegangen. Sie hören Popstop, das Musikradio. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how. To take your heart away. Dieser Song war ein Platz 1 in Deutschland, Kanada, in der Schweiz und in den Niederlanden. Es war der dritte Top 10-Hit der Bee Gees in Großbritannien und erreichte Platz 8. Das Lied wurde von vielen anderen Künstlern aufgenommen, darunter Hitversionen von Rita Coolidge aus dem Jahr 1978 oder Boyzone aus dem Jahr 1996. Das Lied gehört zu den Songs, die wir spontan mitsingen können, nur um immer wieder feststellen zu müssen, dass der Interpret seinen eigenen Text nicht kann. Ja, und die deutsche Version, die kannte ich noch nicht einmal. Und ich nehme an, dass es vielen von Ihnen ebenso geht. Das war Heidi Brühl und obwohl die Melodie die gleiche bzw. dieselbe war wie vorher, ist es ein anderer Song. Bei Heidi Brühl geht es darum, dass jemand geht und eine andere Person sagt, bleib bitte bei mir, also es geht um Trennung. Robin Gibb hat zu dem Song Words, den wir vorher gehört haben, gesagt, dass der Song nach einem Streit geschrieben wurde. Die Brüder hatten gestritten und es ging am Ende um absolut nichts. Es waren nur Worte und darum geht es in dem Lied von den Bee Gees. Worte können dich glücklich machen oder Worte können dich traurig machen. Dass da unter Umständen eine Trennung anstehen könnte am Ende eines Streites, das ist eine andere Geschichte. Thank you. take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation. Spent each dime I could afford, like a child in wild anticipation. Long to hear that all aboard. 7, that's the time we leave at 7. I'll be waiting up at heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? Gotta take that sentimental journey, sentimental journey home, sentimental. Sentimental Journey ist ein erstmals 1944 veröffentlichtes Lied, das zu den Jazz-Standards gehört. Die erste Einspielung durch das Orchester von Les Brown und Doris Day wurde 1945 zu einem Nummer-1-Hit. Im Laufe der Jahrzehnte interpretierten zahlreiche Künstler unterschiedlicher Stilrichtungen dieses Lied. Die erste Veröffentlichung fand in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Ende des Zweiten Weltkrieges statt. Sie fiel damit in eine Zeit, in der viele amerikanische Soldaten ihre Heimreise antraten. Im März 1945 erschien die Aufnahme erstmals in den amerikanischen Charts und blieb dort 23 Wochen lang. Die Position 1 konnte es 9 Wochen lang halten. Es war der erste Erfolg für ein von Doris Day gesungenes Lied. Es gibt eine ganze Reihe von Coverversionen, ich möchte die gar nicht alle aufzählen. Da ist zum Beispiel Ella Fitzgerald, da sind die Platters, da ist sogar Ringo Starr dabei oder Dave Dudley. Und die deutschen Kriminalkommissare aus der Tatortserie, Manfred Krug und Charles Brauer, haben es 1998 in einem Tatort namens Arme Püppi vorgetragen. Allerdings auf Englisch. Auf das Lied mit deutschem Text mussten wir wohl bis 1967 warten, denn dann schrieb Kurt Fels den Text und Peter Alexander sang »Heute Nacht beginnen wir die Reise«. Eigentlich will ich das gar nicht glauben, dass das so lange gedauert hat. Aber es scheint wohl so zu sein. Wenn der Lärm erst schweigt, wenn der Tag sich neigt, dann ist das große Glück dir nah. Wenn der erste Stern sich am Himmel zeigt, dann bin ich da. Heute Nacht beginnen wir die Reise, die uns zwei ins Traumland bringt. Die Musik spielt zärtlich eine Weise, die von lauter Seligkeit singt. Jeder Kuss, den wir verliebt uns schenken, lässt dem Ziel uns näher sein. Jeder Wunsch, den unsere Herzen denken, wird auf einmal Wirklichkeit sein. Schöner wie in einem Märchen, schöner ist für jedes Pärchen jener nie gekannte erste Augenblick. im großen Glück. Drum komm mit mir auf die Reise, die uns zwei ins Traumland bringt. Die Musik spielt zärtlich eine Weise, die von lauter Seligkeit singt. Mir auf die Reise, die uns zwei ins Traumland bringt. Die Musik spielt zärtlich eine Weise, die von lauter Seligkeit singt. Über Peter Alexander muss ich nichts mehr sagen, das habe ich schon zur Genüge getan. Über den Text von Kurt Fels gibt es auch nichts zu meckern, aber es ist halt nicht an das Original angelehnt. Aber das kann man auch nicht in jedem Fall verlangen. Außerdem war 1967 eine ganz andere Zeit als 1945. Ein anderes Lied, das auf der Melodie von Sentimental Journey fußt und das in Deutschland schon lange, lange vorher, also vor Peter Alexander, gesungen war, das habe ich auch ausgraben können, in einer Version, die ich auch nicht kannte. Aber, na, hören wir mal rein. Jimmy hat eine Vorliebe für sein Leibgericht, als wäre er das nicht, sicher. Aber bei Jimmy ist das ein bisschen anders. Es ist also so, dass das ein ganz ungewöhnliches Leibgericht hat, das aber nicht so ohne weiteres zu bekommen ist. Aber ich sagte zu ihm, Jimmy, sagte ich zu ihm. Jimmy, komm. Komm, Jimmy, wir. Jimmy, komm, wir fressen eine Leiche. Jimmy, komm, ins Leichenhaus. Jimmy, komm, die Knochen sind schon weiche. Jimmy, komm, zum Leichenschmaus. Siehst du dort das riesige Gebäude? Ach, Jimmy, komm, da sind sie drin. Jimmy, sag, empfindest du nicht Freude? Ach, Jimmy, komm, wir laufen schnell. Ach, na, Jimmy, sag mir, welche willst du haben? Oh, Jimmy, komm, du hast die Wahl. Du kannst später dann an ihr dich laben. Jimmy, wer die Wahl hat, hat die Qual. Drum, Jimmy, komm, ah, wir fressen eine Leiche. Ah, Jimmy, komm, ins Leichenhaus. Jimmy, komm, die Knochen sind schon weicher. Quatsch, Quatsch, Jimmy, komm, zum Leichenschmaus. Das war Horst Steffen Sommer mit Jimmy, komm, wir fressen eine Leiche. Das Lied ist auch bekannt unter Johnny, komm, wir fressen eine Leiche oder komm, oh komm, wir fressen eine Leiche. Es geht immer darum, dass irgendwo irgendeine Leiche gefressen werden soll. Es gibt bestimmt eine ganze Reihe von Textvariationen, denn der Text, den Horst Steffen Sommer hier vorgetragen hat, deckt sich nicht in allen Einzelheiten mit denen in meiner Erinnerung. Aber Erinnerungen, ja, das sind so besondere Dinge im Leben eines Menschen. Remember how we Ja, zum Thema Erinnerungen fällt mir ein Mary Hopkin mit Those Were the Days. Und das haben wir gehört. Und wir wissen, dass da Paul McCartney mit im Spiel war und dass das ein Riesenhit, und zwar der erste Hit für Mary Hopkin war. Aber ich muss mich jetzt beeilen, damit wir zum Schluss noch den deutschen Titel komplett spielen können. Der kommt nämlich von Sandy Shaw. Die hat diesen Song übrigens auch auf Englisch gesungen, aber wir sind ja hier bei der deutschen Coverversion und da ist uns Sandy Shaw auch behilfreich. Und ich muss sagen, das hat sie sehr gut gemacht. So, das war dann die heutige Sendung und nächste Woche sind wir dann wieder dabei mit der Zeitreise, und zwar in den Juni 1973. Bis dahin verbleibe ich hier bei Popstop, dem Musikradio, Ihr Alexander Stock. Macht's gut und tschüss. Es war so ein Tag wie jeder andere, doch mir schien, dass er ganz anders war. Du und ich, wir gingen durch den Frühling und ringsum war die Welt so wunderbar. An jenem Tag, mein Freund, da haben wir gemeint, Zeit bleibt stehen, allein nur für uns zwei. Doch ehe wir nachgedacht und alles war gemacht, da war der Tag für uns schon langs vorbei. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Und der Sommer kam, Land gezogen und es war ein langer, heißer Tag. Doch für mich ist er so schnell verflogen, als ich neben dir im Grase lag. An jenem Tag, mein Freund, da haben wir gemeint, die Zeit bleibt stehen, allein nur für uns zwei. Doch ehe wir nachgedacht und alles war gemacht, da war der Tag für uns schon längst vorbei. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Und nun ist das Herbst, leer sind die Bäume, von ihrem Grün blieb nur ein welker Rest. Verweht sind mit dem Wind auch unsere Träume, keine von uns beiden hielt sie fest. Es war so ein Tag wie jeder andere, doch ich weiß, es gibt ihn niemals mehr. Denn für alles, was wir heute versäumen, gibt es morgen keine Wiederkehr. An jenem Tag, mein Freund, da haben wir gemeint, die Zeit bleibt stehen.